A. Übung 4. Max und Lena wollen ausgehen. 4a. Hören Sie und kreuzen Sie die richtige Lösung an. Max möchte mit seiner Freundin Lena ins Kino gehen. Nun suchen Sie einen Film aus, der Sie beide interessiert. Im Olymp läuft die Killerbienen 2. Das ist sicher spannend. Ach, so ein Quatsch. Diese Science-Fiction-Filme gefallen mir überhaupt nicht. Das ist doch schrecklich langweilig. Wie wär's mit Liebe bis in den Tod? Lena, viel Herz, viel Schmerz. Nein, darauf habe ich wirklich keine Lust. Bei so viel Romantik schlafe ich bestimmt ein. Lass uns doch in Der Mörder kam im Pyjama gehen. Ich mag keine Krimis. Brutale Filme sind nicht gut für meine Nerven. Aber dir gefallen doch auch gute Komödien. Und mir auch. Gehen wir doch in 8 Abenteuer in den Alpen. Den kenne ich schon. Der war ganz gut. Aber zweimal möchte ich ihn mir nicht anschauen. Ich glaube, Lena, wir sollten lieber zum Essen gehen. Einverstanden. Gehen wir ins indische Restaurant im Zentrum? Das ist immer so scharf und schmeckt mir nicht wirklich gut. Lieber ins alte Brauhaus. Gute bayerische Küche. Viel zu fett, Max. Ich mach doch gerade eine Diät. Weißt du was? Du kommst später zu mir und ich koche was Gutes für uns. Und dann schauen wir uns unsere Lieblings-DVD an. Lena, du bist ein Schatz.